Übungstest 1. Hörverstehen 1. Sie hören jetzt ein Telefongespräch zwischen Frau Michalski vom Reisebüro und Herrn Schmülling, der eine Reise nach Mailand buchen möchte. Zum Inhalt des Gesprächs werden in der Aufgabe verschiedene Aussagen gemacht. Notieren Sie während des Hörens die Informationen, die Herr Schmülling von Frau Michalski bekommt. Zu diesem Gespräch sollen Sie 10 Aufgaben lösen. Sie hören das Gespräch einmal. Sehen Sie sich dazu die Aufgaben auf dem Aufgabenblatt an. Sehen Sie sich auch die Beispiele 01 und 02 an. Gern reisen, Michalski. Guten Tag. Schmülling am Apparat. Guten Tag, Frau Michalski. Was kann ich für Sie tun, Herr Schmülling? Ich brauche eine günstige Verbindung von München nach Mailand. Wann soll die Reise denn stattfinden? Mein Termin in Mailand ist am Montag kommender Woche. Und die Uhrzeit, Sekunde, ich schaue gerade in meinem Terminkalender nach. Ich muss um 10 Uhr in der Corso Andrea Doria sein, direkt im Zentrum. Oh, das ist aber sehr früh. Also, da gäbe es einen Flug mit der Lufthansa um 7.50 Uhr. Der ist um 9 Uhr in Mailand. Air Dolomiti fliegt um 8.50 Uhr. Ah, aber der kommt ja zu spät an. Oh je, da muss ich ja mitten in der Nacht aufstehen. Tja, und Sie müssen mindestens eine Stunde vor Abflug am Terminal sein. Das ist ja unmöglich zu schaffen. Und Sie brauchen noch einmal eine Dreiviertelstunde vom Flughafen Malpensa bis zu Ihrer Adresse im Zentrum. Das wird ganz schön knapp. Gibt es vielleicht eine Alternative? Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, mit dem Zug zu fahren? Mit dem Zug? Ja, und zwar nehmen Sie um 20.56 Uhr den Nachtzug vom Münchner Hauptbahnhof, fahren die Nacht über via Schweiz, entweder im Liege- oder im Schlafwagen, und sind dann um 7.45 Uhr in Mailand. Das klingt interessant. Sie sagten mit dem Liege- oder Schlafwagen. Was ist denn da der Unterschied? Also beim Liegewagen werden in den normalen Abteilen die Sitze zu Liegen ausgeklappt. Da liegt man dann mit anderen Fahrgästen auf engstem Raum zusammen? Nein, danke. Das ist nichts für mich. Der Nachtzug ist meist nicht voll besetzt. Trotzdem, lieber nicht. Und wie geht das mit dem Schlafwagen? Der Schlafwagen ist praktisch ein rollendes Hotel mit allem Komfort, wie WC, Dusche, Waschbecken und herunterklappbaren Betten. Sie können morgens auch ein kleines Frühstück bekommen. Betten? Wie viele Personen teilen sich denn so ein Abteil? Maximal 3. Gegen Aufpreis bekommen Sie ein Abteil für sich allein. Unter uns, kann man denn in so einem Schlafwagen überhaupt schlafen? Mein Chef ist kürzlich von Berlin nach Brüssel gefahren und war ganz begeistert. Er sagte, er habe prima geschlafen und sei ausgeruht am Morgen bei seinem Termin angekommen. Gut, ich werde dieses Experiment einmal wagen. Dieses Experiment erfreut sich bei Geschäftsleuten immer größerer Beliebtheit. Was kostet denn der Spaß? Der Schlafwagen kostet 389 Euro für ein Einzelabteil hin und zurück. Das geht ja sogar, für Transport und quasi Hotel. Ja, das ist auf alle Fälle billiger als Fliegen mit Hotelübernachtung. Der Schlafwagen kann da manchmal eine echte Alternative sein, besonders wenn der Geschäftstermin morgens so früh beginnt. Ja, so kann ich am Montag vor der Besprechung noch in Ruhe einen schönen italienischen Espresso trinken. Und Sie haben sogar noch Zeit, sich ein bisschen die Stadt anzusehen, vielleicht den Mailänder Dom und die Einkaufsstraße. Dann die nächste Frage. Wann geht der Zug am Abend nach München zurück? Warten Sie. Hier. Um 21.12 Uhr und Sie sind um 8.58 Uhr morgens wieder in München. Okay, das mache ich. Wie bekomme ich die Fahrkarten? Die Fahrkarten können Sie entweder persönlich abholen oder wir schicken sie Ihnen zu. Abholen ist leider nicht möglich. Bis ich nach Dienstschluss in der Stadt bin, ist Ihr Reisebüro schon geschlossen. Also, dann brauche ich Ihren Namen und Ihre komplette Anschrift. Max Otto Schmülling, Rechtsanwalt, Riem Arkaden 13, 81929 München. Geben Sie mir bitte für eventuelle Rückfragen noch Ihre Telefonnummer. Und das ist die 129-1873. Vielen Dank. Unter www.nachtzugreise.de können Sie alle wichtigen Informationen nachlesen. Danke. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Ende von Hörverstehen 1.